Frau, die Katharine, ist hier im Dorf verschrien als Dirne. Meine Frau, die Katharine, man sagt, denn hier steckt schon jeder mal drin. Meine Frau arbeitete als Katharin bei ProSieben. Man sagt, sie hätte es dort mit jedem schon getrieben. Meine Frau ist allem Anschein nach ein richtiges Luder. Als Moderator bei Sat.1, man sagt, er war schon mit dem Vorstand vereint. Wenn man ihn danach fragt, wird es immer verneint. Doch frag mal seine Schwester, meine Frau, die kennt die Story ganz genau. In ihrer Familie gibt es noch viel schlimmere Feger. Ihre Mutter trieb es zum Beispiel mit einem Kabelträger. Das Studio ihres Vaters hätte Kabel tragen sollen. Doch stattdessen greift er meiner Schwiegermama in die Vollen. Ihr Vater ist kein Stückchen besser als seine Frau. Er schläft gern mit den Menschen aus der Maske. Ihm ist egal, ob Mann oder Frau. Hauptsache ist, dass es auch menschlich passt. Meine Frau, Katharine, meine Frau ist hier im Dorf verschrien als Dirne. Meine Frau, die Katharine, meine Frau, man sagt, in ihr steckt schon jeder mal drin. Verwandtschaft hat. Und Papi sitzt schon seit über 20 Jahren im Knast, weil er kleinen Jungs so gern von hinten an die Ärsche fasst. Es hat ihn nie gestört, dass sie schreien wie am Spieß, wenn man sie nach ihrem ersten Sex im Wald zurückließ. Ist alles bestens, wir sind eigentlich normal. Nur meine kleine Schwester steht auf sexuelle Qual. Doch das noch breit zu treten, muss ja nun wirklich nicht sein. Ich sag nur so viel, sie führt gerne kleine Hamster in sich ein. Ich selbst steh drauf, wenn man es mir mit Peitschen gibt und dabei aus dem Nachtprogramm von 9 Live rezitiert. Das alles ist schon krank und das weiß ich selbst genau. Doch am allerschlimmsten trifft es letztendlich meine Frau. Meine Frau,